Verzeihung, bin ich hier richtig vor dem Zentralhotel? Excuse me, Mr. Bois, but I don't understand you. Ich spreche kein Deutsch. Sie sprechen kein Deutsch. Entzückend. Verzeihung, was haben Sie da am Mund? Pardon. Are you crazy? Wie können Sie mir da küssen? Ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich nicht. Jeder eine andere Sprache spricht. You're not so bad after all. Trotzdem ist es schön, wie wir uns verstehen, wenn wir sprachlos uns ins Auge sehen. Right, but still friends. Reizend. Ja? Bist du ganz reizend. Stimmt. Ich hätte nie gedacht, bevor ich dich geküsst, dass du so reizend bist. Na, reizend. Oh, wäre es ganz reizend, wenn auch für mich du dieses Wort verwendest und mich auch so reizend fändest. Not the half of it. Reizend. Ja? Wäre das nicht reizend, wenn auf der Straße auf uns zeigte eine ganze Menschenschar und spräche... Reizen? Ja. Sind Sie nicht reizen? Ist das nicht wirklich ein reizendes Haar? Bitte, Mama! Bring doch du mir bei, deine Sprecherei, mit dem ganzen A, E, I, O, A. Sprich mir alles nach, aber schön gemacht, bis du weißt, wie's heißt und nicht entgleich. Reizen, bist du ganz reizen? Ich hätte nie gedacht, bevor ich dich geküsst, dass du so reizen bist, aber reizen wäre es ganz reizen, wenn auch für mich du dieses Wort verwendest und mich auch so reizen fändest. Reizen, wäre das nicht reizen, wenn auf der Straße auf uns zeigte eine ganze Menschenschar und spreche. Reizen, sind sie nicht reizend? Ist das nicht wirklich ein reizendes Paar?